Erster Frühjahr hatte Ephraim viel Macht in Israel. Aber sie beteten falsche Götter an. Deshalb müssen sie sterben. Zweiter, die Menschen sündigen immer weiter. Sie machen Figuren aus Silber. Sie küssen Statuen von Stieren. Dritter, sie werden wie Nebel am Morgen verschwinden. Sie sind wie Rauch im Wind. Vierter, ich bin der Herr, dein Gott. Ich half dir in Ägypten. Es gibt keinen anderen Retter. Fünfter, ich sorgte für dich in der Wüste. Das Land war dort sehr trocken. Sechster, die Menschen hatten genug zu essen. Dann wurden sie stolz. Sie vergaßen mich einfach. Siebter, jetzt bin ich wie ein Löwe für sie. Ich warte am Weg wie ein Panther. Achter, ich greife sie an wie eine wilde Bärin. Wilde Tiere werden sie fressen. Neunter, Israel, du zerstörst dich selbst. Wer kann dir jetzt noch helfen? Zehnter, wo ist dein König? Er kann dich nicht retten. Deine Anführer helfen dir nicht. Elfter, ich gab euch einen König in meinem Zorn. Ich nehme ihn jetzt wieder weg. Zwölfter, ich kenne die Fehler von Ephraim. Ich habe ihre Sünden sicher aufgeschrieben. Dreizehnter, sie sind wie ein Kind bei der Geburt. Aber das Kind kommt nicht heraus. Vierzehnter, ich rette sie nicht vor dem Tod. Ich habe kein Mitleid mehr mit ihnen. Fünfzehnter, ein heißer Wind wird kommen. Das Wasser wird vertrocknen. Alle teuren Schätze gehen verloren.